Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das Wochenende ist rum, wir sind wieder da. Ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten wie immer montags mit einer freien und offenen Themensendung. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Die erste Anruferin heute Nacht ist Gabi. Gabi ist 57. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Gabi. Um was geht's? Herr Domian, es geht darum, dass meine Mutter vorgestern verstorben ist. Mhm. Ja. Plötzlich? Ja, sie hatte einen Schlaganfall und ist, 5 Tage hat sie noch gelebt und dann ist sie aber ganz ruhig eingeschlafen. Meine Mutter war 90 Jahre alt und... Stolzes Alter. Ja, sie war auch ganz doll dabei. Sie war eine tolle Frau und ja, jetzt bin ich natürlich sehr traurig, was ja normal ist. Mhm. Aber es gibt da ein Problem. Und zwar geht es darum, dass ich einen jüngeren Bruder habe, mit dem wir schon seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr haben. Das heißt, meine Mutter hatte auch keinen Kontakt mehr zu ihm, meine Schwester nicht und ich auch nicht. Mhm. Ich hatte einen Bruder, der heute vor 4 Jahren verstorben ist an Leukämie. Dieser Bruder war auch Alkoholiker. Und dieser jüngere Bruder hat sich von ihm abgewandt, beziehungsweise von uns, weil er mit einem Alkoholiker nichts zu tun haben wollte. Ja. Wie alt ist denn der jüngere Bruder? Der ist 51. 51. Mhm. Und er ist also auch zu der Beerdigung meines verstorbenen Bruders nicht erschienen. Und jetzt, als meine Mutter im Sterben lag, habe ich diesem besagten Bruder eine Nachricht zukommen lassen. Er möchte bitte zu seiner Mutter kommen. Sie würde im Sterben liegen. Sie würde sich bestimmt noch mal freuen, ihn zu sehen oder so, weil sie hat sehr oft immer nach ihm gefragt. Ja, und darauf ist er auch nicht gekommen. Jetzt bin ich in einer Zwickmühle, ob ich ihm überhaupt eine Todesnachricht noch zukommen lassen soll. Wie lange hat er die Mutter nicht mehr gesehen? 10 Jahre. 10 Jahre. Und du hast ihm die Nachricht zukommen lassen, die Mutter liegt quasi im Sterben. Ja. Und er hat nicht darauf reagiert. Nein. Bist du sicher, dass er die Nachricht bekommen hat? Die hat er bekommen. Die hat er bekommen durch einen sehr guten Bekannten von mir und die Frau meines Bruders hat diese Nachricht entgegengenommen. Hm. Also, Brief. Das ist definitiv, da gibt es keinen Zweifel. Da gibt es gar keinen Zweifel, nein. Warum ist er so, frage ich erstmal. Warum? Weiß ich nicht. Er hat also eine Blitzkarriere hingelegt und meint auf einmal, er ist der Größte. Er war immer früher ein ganz liebenswerter Mensch und ich weiß nicht, warum er sich so verändert hat. Ich kann es nicht sagen. Gab es denn mal einen Streit damals zwischen eurer Mutter und ihm? Überhaupt nicht. Es war so, dass meine Mutter und speziell ich uns sehr stark um diesen alkoholkranken Mann gekümmert haben. Und er bekam dann natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Und dann hat er sich darüber beschwert, ja, immer ist der und der im Mittelpunkt und fühlt er sich zurückgesetzt. Gut, aber das ist ja nichts Gravierendes. Ich bin so entsetzt darüber, dass jemand überhaupt nicht reagiert, wenn die Mutter todkrank ist. Gar nicht. Das ist ja, was für ein kaltes Herz hat er. Ja, und meine Mutter ist in diesem Jahr 90 geworden, haben wir eine ganz große Party gefeiert und mit ganz vielen Leuten und da bekam er auch eine Einladung. Der hat aber nur eine Glückwunschkarte geschrieben. Unfassbar. Wie war denn früher das Verhältnis zwischen ihm und der Mutter? Gut. Gut? Ja, er ist der Jüngste und... Aber wie kann man sich das erklären? Dann 10 Jahre kein Kontakt zur Mutter. Dann gar sich, nicht mehr. Das gar ist ja unglaublich. Mehr. Ich würde das ja jetzt sagen, wenn da gerade was Gravierendes vorgefallen wäre. Ist aber nicht. Mhm. Und ich bin also so in einer Zwickmühle und ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Er hat quasi überhaupt nicht auf den letzten Wunsch der Mutter reagiert, Nein. dass sie ihn noch mal sehen Nein. wollte. Nein. Also der zornige Mensch in mir sagt, informier den nicht. Ja, das sagt der zornige Mensch in mir genau. Ja, ja, dann denke ich mir wieder, vielleicht ist Zorn in so einer Situation, wo die Mutter gestorben ist, kein guter Ratgeber. dass man ihm einfach zumindest eine Nachricht schickt und dann hast du deine Pflicht aber endgültig getan. Ja. Und alles andere muss er dann für sich und mit seinem Gewissen ausmachen. Mhm. Vielleicht wäre das besser. Ja, ne? Vielleicht wäre es besser, ja. Ja. Ja. Ach, meine Mutter hat deine Sendung auch immer so gern gesehen, haben wir jeden Abend gesehen. Sie war 90 Jahre alt, Wahnsinn. Aber immer extra aufgeblieben. Das macht mich mal ganz stolz, wenn ich höre, dass so betagte Leute uns zuhören. Das finde ich toll und ich freue mich auch, dass wir wirklich sehr viele ältere Zuschauer haben, neben den vielen Jungen und dass das alles funktioniert nebeneinander. Das freut mich wirklich sehr. Ja, das hat sie immer so gern gesehen, deshalb wollte ich jetzt auch nochmal dich anrufen und dir das aber auch noch sagen. Also ich würde es, glaube ich, dann doch so machen, Gabi, wie ich es gerade gesagt habe. Ich schreibe ihm eine Karte, und aber völlig formlos, ohne irgendwas Persönliches dazu zu schreiben. Nee, das hätte ich auch nicht gemacht. Nein, das auf keinen Fall. Einfach eine Trauernachricht. Dann ist es und wann die Beerdigung ist, weil ich immer noch so, ich gehe mal von mir aus, da könnte das Dollste gewesen sein, ich würde auf jeden Fall zur Beerdigung gehen oder ich wäre zu meiner Mutter gegangen. Ich kann es nicht verstehen, weil er wirklich ein unheimlich liebenswerter Mensch war. Also da muss ja irgendwas Gravierendes mit ihm irgendwie passiert sein, dass er so seltsam geworden ist. Wie ist denn seine Frau, deine Schwägerin? Ja, ich denke mal, ohne ihr jetzt wehtun zu wollen, sie ist also sehr dominant. Ich würde sagen, sie beherrscht ihn. Und sie war immer sehr eifersüchtig auf meine Schwester und auf mich. Hältst du es denn für möglich? Du hast gerade gesagt, dass die Information über die Schwägerin an ihn gegangen sein soll, dass sie vielleicht doch zurückgehalten hat? Das hat meine Schwester auch schon gesagt. Da sagt sie, vielleicht hat sowieso die Nachricht ja gar nicht abgegeben an unseren Bruder. Hat man alles schon gehört. Hat man alles schon gehört. Insofern schreib eine Karte, in der Hoffnung, dass sie, wenn sie in Händen bekommen sollte und sie dahinter steckt, dass sie die nicht auch noch wegschmeißt. Ja. Aber dann hast du alles getan, was du tun konntest und du stehst für dich, glaube ich, auch mit reinem Gewissen da. Mach es. Ja, mach okay. Es. Ich danke dir. Liebe Gabi. Alles Gute wünsche ich dir. Und ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Sehr nett von dir, dir auch. Und du machst eine Sendung, die ist 1A. Dankeschön. Und du bist wirklich ein Engel. Ah, macht mich nur immer verlegen, ja. Aber ich freue mich natürlich. Ja, das steht dir. Danke, Domian. Gabi, alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir Themennacht. Morgen heißt unser Thema, alle beneiden mich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die von anderen Leuten beneidet werden. Wegen ihres Reichtums, wegen ihres tollen Aussehens, wegen ihrer Karriere, vielleicht oder wegen des attraktiven Partners, wie auch immer. Alle beneiden mich. Ich möchte gerne mit Leuten morgen reden, die das sagen. Alle beneiden mich. Vielleicht sagt ihr auch, alle beneiden mich, aber so dolle, wenn man hinter die Kulissen schaut, so dolle ist das alles gar nicht. Ich bin vielleicht reich, aber ich bin noch nicht glücklich. Ich habe vielleicht einen tollen Partner, aber der geht mir fremd. Ich habe eine irre Karriere, aber ich werde vom Stress aufgefressen. Wie auch immer. Also das Thema morgen heißt, alle beneiden mich. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann melden bitte morgen ab 0 Uhr oder per Mail domian@wdr.de. So, weiter mit unserer freien Themennacht heute. Und herzlich willkommen, sage ich, zu der Christiane, 56. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Christiane, um was geht's bei dir? Jana. Bitte? Christiane oder Jana. Meine Freunde sagen Jana. Dann sag, wenn ich das darf, sage ich auch Jana. Ja. Jana, 56. 56 noch, ja. Um was geht's bei dir, Jana? Erst eine kleine Vorgeschichte. Meine Tochter hat, das wussten wir aber nicht voneinander, ich habe vor 4 Wochen angerufen und meine Tochter hat vorher angerufen, und zwar ihre Mutter stirbt und sie soll sie ihrem kleinen Sohn, ihrem Merlin, erzählen. Ne Uschi, die hat mit dir gesprochen, kannst du dich erinnern? Ja, jetzt war es ein bisschen schnell. Sag du mal von deiner Warte aus das Thema. Lungenkrebs im Endstadium. Ja. Habe auch noch Multiple Sklerose und die anderen Krankheiten will ich mal gar nicht aufzählen, das sind ganz viele. Ja. Und ich war jetzt in Hemer nochmal in der Lungenklinik, sie können es nicht operieren. Sie haben mir vorgeschlagen, Chemo zu machen, aber Chemo hieß, alle 3 Wochen für 11 Tage ins Krankenhaus gehen. Hm. Sagen wir mal 10 Wochen lang, ja. Und diese 11 Tage Krankenhaus sind ganz schlimm, machen dich total fertig. Hm. Also die 3 Wochen zu Hause erholt sie sich auch nicht. Es geht ihr ein paar Monate nur schlecht. Ich hab's durch schon. Und deine Haare fallen dir aus. Eine Perücke könnte ich noch anziehen, wenn ich das Problem. Ich ging auch ohne Perücke, würde ich mich stark schminken. Aber was dir auch ausfällt, du hast keine Geschmacksnerven mehr, keinen Geruchssinn mehr. Ah ja. So, und danach kommt dann die Bestrahlung, weil ich noch viel schlimmer finde. Ist ja immer nur ganz kurz. Du darfst dich bei einer Strahlung körperlich nicht waschen. Das heißt, du darfst dich nur mit Wasser abtupfen. Kein Shampoo, kein Parfüm, kein Nagellack, gar nichts. Alles, was mit Chemie ist, das kann ich nicht. Dafür bin ich viel zu gepflegt und nee. Keine Haare färben, gar nichts. Wir sind ja bis dahin dann wieder da. So, und dann kommt noch dazu, ich habe das mit meiner Tochter mal besprochen, diese ganze Sache, bis das mal fertig ist in der Bestrahlung, dauert ein halbes Jahr, wenn ich Glück habe und das gut überstehe. Und dann habe ich eventuell ein halbes Jahr Lebenserwartung länger, weil mein Brustring ist, ich rede ein bisschen schlecht, weil ich Multiple Sklerose habe. Ja, lass mich mal fragen, wenn du, das heißt, diese Behandlungen, diese sehr, sehr belastenden Behandlungen der Strahlentherapie und der Chemotherapie würden keine Genesung bewirken, sondern bestenfalls eine Lebensverlängerung. Eine Lebensverlängerung, ja, richtig. Ja. So, jetzt habe ich gesagt, das mache ich aber dann doch bitte nicht, wenn ihr nicht operiert. Ich habe ein großes Karzinom, der drückt auf das Herz und ich spucke Blut. Also meine Lunge blutet. Ja. Das hat mal 3 Wochen nicht geblutet. Wir haben natürlich gesagt, alles in Ordnung, Quatsch. Die Ärztin hat mich entlassen mit einem ganz tollen Order. Sie können jederzeit wiederkommen, war überhaupt kein Problem. Haben das auch verstanden, weil ich ein paar Mal Krebs durchgemacht habe, weil ich MS habe und andere Krankheiten. Ja. Wenn ich das kurz fragen darf, wenn du jetzt nichts machen mehr lässt, bist du übrigens auch operiert worden? Nein, geht nicht mehr. Haben dir Ärzte eine Prognose gesagt? Wie sieht die aus? Also ich bin dann so ganz knallhart, sag ich so, dann sagen sie mal, was im September, sag ich, was kann ich jetzt noch erwarten? Keine Chemo, nichts. Ich gehe erst nach Hause. Was kann ich erwarten? Ich habe die MS-Medikamente abgesagt. Morphium. Okay, Morphium ist okay. Wenn man vernünftig dosiert, kann man damit leben. Ja. Sag ich, und wie lange ist mein Lebenserwarten? Was ist denn für Sie wichtig? Ich sage, für mich ist wichtig, mein Enkel wird am 13. November 5 Jahre alt. Ich möchte nicht sagen, dass es schwer ist, dass meine Oma ist gestorben. Also da so ein Todestag mit Enkel, da strenge ich mich an, das haben wir geschafft. Das hast du geschafft, da ist ja den Geburtstag haben wir. Und dann habe ich gesagt, dann wollte ich gerne nochmal Weihnachten. Ja. Und da hat sie gesagt, das glaube ich nicht, dass wir schaffen. Sie sollten nur noch in Monaten denken, nicht mehr in Jahren. Weil sie wollte das so. Aber jetzt haben wir bald Weihnachten und ich feiere Weihnachten. Ja. Und wie ist dein Zustand so ganz aktuell? Ist es den Umständen entsprechend einigermaßen stabil? Nee. Nee, ich spuck ja wieder morgens Blut. Meine Lunge blutet ja. Und eine Lungenembolie habe ich schon mal, einen festen Husten, da kommt das Blut mit raus. Hast du denn starke Schmerzen auch, Jana? Ich habe sehr starke Schmerzen, aber die betäuben wir mit Morphium, aber gut dosiert, nicht irgendwie einen Unsinn machen. Ne? Bin sehr gut eingestellt. Ja. Hab allerdings 17 Tabletten außer Tropfen. Es ist schon eine Menge, weil ich habe ja noch eine MS. Ich habe noch 2 Bandscheiben kaputt, ich habe 2 Innenbandmeniskus angerissen, ich habe Weichteilräume, ich habe normales Rheuma, ich habe stärkste Arthrose in den Händen, mein Knochen ist schon weggefault im Kiefer, den meine Freundin Sanne hat, haben wir ersetzt, haben einen neuen Knochen eingebracht. Also ich habe ganz viele Krankheiten. Ja, also eine schwer kranke Frau. Ja, immer schon gewesen, aber ich bin da immer mit klargekommen. Was ist jetzt der aktuelle Anlass, dich bei mir zu melden? Wollten wir darüber sprechen? Oder du hast gerade so eine Andeutung am Anfang gemacht mit den Enkeln und mit der Tochter. Ja, ich hatte hier abends mal angerufen, dann kam ich aber nicht dran, war ja nicht schlimm, dann bin ich wieder angerufen worden und noch wieder, klappte auch nicht. Und dann habe ich meiner Tochter Uschi gesagt, ich habe mal beim Domian angerufen, bin ich aber nicht dran gekommen. Sagte die Uschi, Mama, da habe ich angerufen beim Domian. Sagt, da weiß ich ja. Ja, ich habe gefragt, wenn du stirbst, wie soll ich mit meinem Kind umgehen? Wie soll ich Merlin dazu beibringen? Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich kann mich erinnern. Ja, natürlich. Ja, jetzt. Na? Und du möchtest dazu was sagen nochmal jetzt, oder? Eigentlich wollte ich mal sagen, man kann auch nicht fröhlich, aber gefasst. Ich bin ja angemeldet im Hospiz und jetzt sieht ja auch so aus, als hätte ich noch ein paar Wochen mit dem Frieden und ich bin sehr gefasst. Bin auch bereit zu gehen. Ich bin also gar nicht unglücklich. Ich bin nicht Todessehnsucht. Ich habe keine Todessehnsucht, aber ich habe es akzeptiert. Aber du hast auch keine Angst? Nein, ich habe keine Angst vor dem Sterben. Nein. Auch nicht vor dem Tod? Nein, das hatte ich nie. Wir müssen ja alle sterben. Das ist ja ganz normal. Ja. habe schon als Kind gesagt. Gibt es denn dennoch schon eine Traurigkeit, wenn du deine Tochter oder deinen Enkel siehst, dass du sagst, es ist schon sehr traurig, dass ich bald werde gehen müssen? Ja, das ist schlimm. Vor allen Dingen mein kleiner Enkel, ne, der gestern hat er hier mit mir Werkzeug aufgeräumt. Der liebt so Werkzeug. Mhm. Auch mal sagt, du hast so schönes Werkzeug. Wenn du mal stirbst, kann ich es dann erben? Irgendwann trifft er dann doch wieder. Mhm. Aber bitte nicht der Mama, die verschlampt hat. Ich will nur das Werkzeug erben. Vier ist er, ne? Oder fünf? Ist es ja, sag ich, Melly, ich sterb doch noch nicht. Aber du lebst nicht mehr lange, wenn du so krank bist. Du kannst ja nur noch im Rollstuhl gehen, sagt ja. Er ist vier oder fünf Jahre? Fünf Jahre alt. Mhm. Passt auch sehr auf mich auf. Also ist... Mhm. Ich bin ganz beeindruckt, dass du, obgleich so schwer krank und wissend, dass du bald sterben wirst, dass du so tapfer damit umgehst. Ich wusste das immer. Und wie ich angefangen habe zu bluten, habe ich auch keinem was gesagt. Ich hatte ja ein weißes Spülbecken. Ich wusste, es war kein Zahn von echt bluten. Es kam von innen raus. Ja. Ne? Hast du denn jetzt für die wenige Zeit, Jana, die dir noch bleibt, hast du noch einen Wunsch? Ja, ich will dieses Jahr doch noch meinen Kindern Weihnachten feiern. Also Weihnachten, das war, wie du gesagt hast, ja. Mhm. Ja, das machen wir. Ja. So mit rausgehen, mit weit weggehen ist nicht. Uschi fährt immer, die hat mein Auto, aber einkaufen lieber mit Uschi zusammen und am Weihnachtsmarkt muss ich halt einen Rollstuhl mitnehmen. Aber das macht meinen Kindern nichts aus, ne? Ja. Gar nichts. Das geht schon in Ordnung. Ne? Ja. Nur die beiden sind alleine. Du wolltest was ganz Bestimmtes noch sagen oder mir sagen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin so aufgeregt. Die beiden sind nur so furchtbar allein jetzt. Und das ist für mich eigentlich ganz schlimm. Ne? Ja. Ich habe noch eine Schwester. Die war ganz böse. Die ist sehr neidisch auf mich. Warum, weiß ich nicht. Und ich wollte mich mit der versöhnen. Da hab ich gedacht, dann haben die noch ein bisschen Familie. Hm. Und ich mache mir nachts die Anrufe. Bist du immer noch nicht gestorben? Wirst du wohl bald sterben? Ganz schlimm. Das gibt's ja gar nicht. Doch, ich habe auch noch mal. Deine Schwester ruft dich, schwer kranke Frau, an und sagt, bist du immer noch nicht gestorben? Ja, und wer kriegt deine Klamotten? Ich habe immer alles so gut gesorgt und alles für alle gesorgt, für meine Kinder. Wie schlimm. Aber der enge Kontakt ist zu deiner Tochter und der ist gut. Ja, zu meinem Bruder, der ist weit weg in Stuttgart. Also, da habe ich auch noch einen ganz, ganz tollen Bruder, der macht 30 Jahre Behinderte. Ne? Ja, du lebst mit keinem Partner zusammen? Nein. Heute sage ich auch, ich war immer zu flipsig, ne? Mhm. Und ich hatte auch ein Problem, ich sah auch immer zu gut aus, wie auch jetzt noch so gut aus. Mir sieht kein Mensch an, dass ich krank bin. Willst ja auch noch die Haare färben, hast du gerade gesagt. Also ist ja schon auch noch ein großes Bedürfnis, gut weiter dazustehen, so äußerlich. Ja, das will ich auch. Ja. Ich will ja jetzt nicht mit Kringellöckchen spazieren gehen, das bin ich nicht. Ja. Jana. Wenn ich sowieso im Rollstuhl sitze, kann ich auch Abseitsschuhe anziehen. Ja, so kann man es sehen, natürlich. Ja, natürlich. Kommst du denn heißt die Turnschuhe dann anziehen? Ja. Wenn ich eine Lady bin, kann ich auch einen Abseitsschuh in Rollstuhl gehen. Weißt du, Jana, was ich dir wünsche, dass du wirklich mit deinen Lieben ein ganz, ganz, ganz schönes und besinnliches Weihnachtsfest noch verbringen wirst können. Ja, mache ich auch. Und dass du so eine tapfere Frau bleibst und dass das vielleicht doch noch eine ganze Weile so geht. Und es geht ja vielleicht ein bisschen länger, aber ich weiß was. Ich habe einen Tod gesehen. Ich kenne meinen Tod, der hat an meiner Tür geklopft. Mm, mm. Der ist nur nicht reingekommen, weil ich abgeschlossen habe. Der war da. Ja. Ja, der war da. Ich konnte alles drüber lachen. Das ist ja schon sehr bewundernswert, das so zu sehen, ja. Und ich habe gesagt, du bleibst noch draußen. Es ist noch nicht Zeit. Ja. Erst kommt der Geburtstag von dem Enkel und dann kommt noch Weihnachten. Ja, ich habe auch noch Geburtstag, werde ich 57. Wann hast du Geburtstag? Komisch gedrungen, Ernst, wenn du gar nicht mit mir reden würdest. Doch, du guckst wahrscheinlich Fernsehen im Moment und dann das ist zeitversetzt. Insofern funktioniert das nicht so gut. Liebe Jana, ich möchte, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Ja. Und ich wünsche dir Kraft, ich wünsche dir Gutes und ich wünsche dir, dass du wirklich ein tolles Weihnachtsfest mit deinen Lieben verbringen wirst können. Weißt du, Kraft habe ich. Ich muss nur mal normalen Menschen die wollen mich alle entmündigen. Oder die sagen zu mir wirklich, du bist noch nicht tot. Ne? Diese lieben Menschen, das muss es doch auch mal geben. Ne? Mhm. Ah ja, aber du hast deine Tochter und das ist ja ganz toll. Und mein Bruder auch. Jetzt legst du auf und wir rufen dich nochmal an, okay? Alles klar, tschüss. Liebe Jana, auf Wiederhören, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, heute ist das Thema offen, wie immer montags. Ich möchte euch aber jetzt auch schon mal sagen, was wir am Donnerstag für ein Thema haben. Nicht morgen, am Donnerstag, diese Woche Donnerstag, heißt das Thema Meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Da möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die schon mal in der Zeitung gestanden haben oder über die im Fernsehen berichtet wurde, die in einen schweren Unfall verwickelt waren, die vielleicht Zeuge eines Verbrechens geworden sind oder Opfer eines Verbrechens, die vielleicht einen tollen Gewinn gemacht haben und dann in der Zeitung porträtiert worden sind. Wie auch immer, meine Geschichte hat Schlagzeilen gemacht. Wer gerne dazu mit mir reden möchte, dann bitte jetzt schon anmelden unter domian@wdr.de oder natürlich auch anrufen 0800 220 50 50. Ursula, 55, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo Ursula. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ja, wie bei der Vorrednerin auch, Thema Krebs. Und ich hatte an für sich gedacht, ich komme in die Sendung mit dem Thema Schlagzeilen. Denn wir haben mit einer Gruppe Krebspatienten, entschuldige, dass ich ein bisschen, jetzt ich bin sehr bewegt, wir haben Schlagzeilen gemacht und oder eine. Harpe Kerkeling hat ja das Buch Ich bin dann mal weggeschrieben. Mhm. Und unsere Schlagzeile hieß, wir sind dann auch mal weg. Wir sind also mit 12 Krebspatientinnen, Brustkrebspatientinnen, auf dem Jakobsweg gewesen, vom 2. April bis zum 21. Mai. Ja. 7 Wochen gelaufen, 800 Kilometer. 800 Kilometer. 12 Frauen, die Brustkrebs erkrankt sind. Jawohl, ja. Und wir hatten, also das war eine Studie von der Sporthochschule in Köln, vom Institut für Rehabilitation und Behindertensport. Und es waren auch 2 Diplomanten mit. Die haben sich aber völlig im Hintergrund gehalten. Die waren sozusagen nur wie Feuerwehr dahin. Mhm. Also wir hatten voneinander Telefonnummern, also Handynummern, dass wir uns verständigen konnten. Wir waren auch völlig freigestellt, mit wem wir laufen. Mhm. Wir hatten nur 2 feste Verabredungen. Das war also am 16. Mai, 6 Kilometer vor Santiago, dass wir dann gemeinsam als Gruppe nach Santiago reinlaufen. Und dann nochmal in Cap Finisterre, das ist ja am Atlantik hin, da auch nochmal 2 Tage später eine Verabredung. Sonst war die Gruppe so ein bisschen verdünnt, sagen wir mal. Ihr wart nicht immer so im Klumpen zusammen. Nein. Es waren 3 Frauen mehr oder weniger sehr eng zusammen. Aber die meisten sind so für sich gegangen. Finde ich eine... Mit dem mal zusammen, mit dem mal zusammen. Ja, man lernt Menschen aus ganz der ganzen irre Welt Aktion kennen. Ist das ja. Ja, es war ein Riesenprojekt. Also, lass mich mal fragen. Ihr seid alle Brustkrebs erkrankt? Ja, alles Brustkrebspatientinnen. Alle Frauen sind dann schon mal operiert worden oder behandelt worden? Ja, Chemotherapie. Also ich hatte letztes Jahr ein halbes Jahr Chemotherapie hinter mir, da ich auch noch Knochen- und Lebermetastasen habe. Aber alle mussten dann doch eine gewisse Stabilität und Kraft haben, das ist ja nun eine anstrengende Sache. Ja, wir mussten also vorweg Erklärungen abgeben, dass wir also von Seiten unseres Orthopäden und Internisten bzw. Onkologen das okay haben. Mhm. Also dann, das war kein Himmelfahrtskommando. Dieses Projekt ist ja über Jahre schon vorher geplant worden. Also sag mal, diese Schlagzeile, die wir jetzt so ein bisschen mit Harpe Kerkeling zusammen haben, das hatte nichts mit dem Buch oder mit dieser Geschichte zu tun. Ja. Die waren auch entsetzt so ein bisschen, dass wir jetzt da in dieses Fahrwasser reinkommen oder so. Jetzt hast du gerade, als du mir am Anfang versucht hast, das zu erklären, kamen dir ein wenig die Tränen. Ja, gut. Das Warum? Bewegt mich. Ja, das bewegt mich natürlich sehr, weil jetzt bei mir wahrscheinlich auch neue oder es sind neue Knochen- und Lebermetastasen festgestellt worden. Und ich sag mal, man weiß dann eben, wie auch die Vorrednerin ja gesagt hat, nie so richtig, was kommt noch auf einen zu, was rollt da noch alles an. Ja. Kannst du für dich die Frage beantworten, ganz klar beantworten, warum du diesen Jakobsweg gegangen bist? Ja, es war für mich so, dass ich durch diese Brustkrebserkrankung letztes Jahr aus dem Berufsleben rauskatapultiert worden bin, aus allem im Prinzip. Mit so einer Diagnose ändert sich das Leben von jetzt auf gleich, aber sofort. Und dann bot sich dieses Projekt jetzt an, also um zu vielen mal Abstand zu kriegen. 7 Wochen wirklich fern von zu Hause und nicht mal eben wieder zurück zuckern oder so. Also ja. Ich sag mal, ne, da man setzt sich dann nicht in die nächste Bahn oder was. Das ist schon. Nee, ist klar, ist schon klar. Das ist schon. Mhm. Kannst du für dich sagen, was du von dieser Zeit, von diesen 800 Kilometer Wandern, das ist ja Wahnsinn, was ja. du mitgebracht hast, was dich am meisten beeindruckt hat? Das waren so 3-4 Begegnungen mit Menschen, die ganz, ganz, ganz intensiv waren. Und auch, wir haben jetzt mit einigen aus dieser 12er-Gruppe noch engeren Kontakt. Wir sind jetzt vor 3 Wochen, oder da konnte ich nicht mitmachen, weil ich jetzt untersuchen musste, aber nächstes Jahr wird das fortgesetzt. Ein Teil der Gruppe ist jetzt von Osnabrück nach Münster ein Stückchen. Es gibt ja auch in Deutschland Jakobswege gelaufen. Und das Ganze wird nächstes Jahr dann im März fortgesetzt, von Münster aus Richtung Köln laufen auch. Also das haben wir jetzt selber in Eigenregie gemacht. Ja, die 12, die aufgebrochen sind, die haben das auch alle geschafft, sind alle angekommen. Ja, ja. Alle angekommen. Ja. Ja. Ist das so ein tiefes Erlebnis, dass du sagen würdest, wenn ich es körperlich könnte, würde ich es vielleicht normal machen? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Es ist ganz tief beeindruckend. Ich bin jetzt nicht, sag mal, nicht aus rein religiösen Gründen gegangen, aber ich habe mich unterwegs schon mit solchen Fragestellungen auseinandergesetzt. Hast du durch dieses Wandern, was ja auch eine durch dieses Gehen, was ja auch was tief Meditatives ist, hast du deine Krankheit währenddessen oder danach anders eingeordnet, anders gesehen? Ja, auch ein Stückchen, auf jeden Fall. Inwiefern? Also, ich sag mal, du bist so sehr auf dich ein Stückchen auch zurückgeworfen. Du kommst mit ganz wenig Dingen aus. Deine Sinne werden aktiv, ja. Also das ist einfach toll. Man lebt ja 7 Wochen aus dem Rucksack, sag ich mal, und jede Nacht schläfst du woanders. Ja. Im Gegensatz zu Hafez Yakılın, der ja doch aufgrund seiner Prominenz doch mehr in Privatunterkünften war, sind wir in die Herbergen gegangen. Na, ich glaube nicht wegen der Prominenz, sondern weil er keinen Bock hatte auf die Massenunterkünfte. Und er dann doch lieber mal ins Gasthaus gegangen ist und es sich da puschelig gemacht hat in seinem eigenen Zimmer. Ja, die Prominenz war, glaube ich, nicht so das Problem in der Zeit. Weißt du, was ich gerade mit der Frage meinte? War, vielleicht gab es auch so eine Tendenz, dass du deine Krankheit aufgrund der intensiven Auseinandersetzung vielleicht damit eher akzeptieren kannst als vorher? Ja, das war auch ein Stückchen, das ist der richtige Ansatz, was du sagst. Mich wieder von einem anderen Blickwinkel her auseinandersetzen mit der Erkrankung. Ganz genau, ganz genau. Und ich sag mal, wir waren, also wenn man guckt, es laufen schon eine Menge Leute, auch Krebserkrankte. Man sieht das, also ich sag mal, man entwickelt einen Blick. In der einen Herberge war dann auch eine junge Frau, da konntest du sehen, die hatte eine Perücke auf. Und die hat mitbekommen, da trafen wir uns dann zufällig mit mehreren aus der Gruppe, haben dann abends zusammen gekocht und konntest merken, die war ziemlich betroffen. Die hat das Thema aber ausgespart. Also wir sind da relativ offensiv mit umgegangen. Das ist auch übrigens mein Bestreben. Ich habe vom ersten Tag an der Diagnosestellung habe ich gesagt, ich suche mir aus, mit wem ich darüber spreche, in welchem Umfang und so weiter, aber ich mache es. Ich gehe nicht damit hausieren, das ist ja keine Auszeichnung, so eine Erkrankung, aber ich gehe nach draußen. Ist vielleicht auch wirklich für viele Leute eine sehr, sehr gute Methode, eben auch mit der Krankheit umzugehen, indem man offensiv sie sieht. Ja. Du hast gerade angedeutet, dass traurigerweise sich der Gesundheitszustand etwas verschlechtert hat im Moment. Ja. Bedrohlich verschlechtert? Also ich habe auch Schmerzen, so wie die Dame vorher, die Jana hieß sie, glaube ich. Ja. Ich nehme jetzt auch schon seit etlichen Wochen Morphintabletten, habe das mit so das Schmerzgeschehen damit ganz gut im Griff. Und jetzt werde ich übermorgen habe ich 2 Termine an der Uniklinik hier in Köln, da im Brustzentrum, und es wird geklärt, ob ich noch Bestrahlungen kriege und eine weitere Chemotherapie. Also ich bin ja aufgrund dieser früheren sportlichen Betätigung an der Sporthochschule in Köln bin ich jetzt auch immer aktiv geblieben, und das war auch mein Glück. Was hast du denn früher gemacht an der Sporthochschule? Im Rahmen einer anderen Studie habe ich Nordic Walking gelernt. Ach so. Und bin ich beigeblieben. Eine aktive Frau. Ja, 14 Tage nach meiner Brust-OP letztes Jahr habe ich schon einen Sommerbiathlon im Verein gemacht. Und dieses Jahr habe ich den ersten kleinen Triathlon meines Lebens gemacht. Super. Ja, alles gut. Gute Aktionen. Ja. Vor allen Dingen, wenn man etwas angeschlagen ist, ist das mit Sicherheit sehr, sehr richtig und sehr gut. Ja, ich denke aber, da muss auch jeder so seinen individuellen Zugang finden. Für andere Menschen ist es vielleicht eher eine Möglichkeit zu malen oder zu singen oder zu tanzen. Definitiv. Auch was das Pilgern anbelangt, sollte auch nicht jeder machen. Das ist nicht jedermanns Sache. Nee. Aber wenn man dazu, ich sag mal ein bisschen pathetisch, die Berufung spürt, man kann es auch einfach aussehen, also man das Gefühl hat, das ist was für einen, ja, richtig. Glaube ich, dass das schon große Auswirkungen auf die Seele, auf die Psyche hat. Und dass einen das sehr gut erdet und sehr gut ablenkt von all dem ganzen Quatsch, den wir den ganzen Tag hier so in unserem Alltag um die Ohren gehauen bekommen. Womit wir hier zugemüllt sind. Furchtbar, furchtbar. Ja. Das dachte ich ja gerade auch. Ich will dir kurz erzählen, ich war heute Nachmittag hier in Köln in der Innenstadt. Das ist grauenhaft jetzt vor Weihnachten. Es ist nur Kampf und Stress und Tausende walzen sich durch die Stadt. Ich finde das unerträglich. Ja, und da bist du auch manchmal wirklich viele Stunden ganz alleine. So habe ich noch in Erinnerung. Ja. Ich bin, ich weiß nicht, irgendwo zwischen Leon und Burgos und Leon war ich auf einem Stück und es war so schön still und überall die Störche und die Frösche quaken und auf einmal quakte noch was anderes außer den Fröschen, nämlich ein paar Menschen und die kamen immer näher und dann bin ich langsam gegangen, damit es schnell an mir vorbei war. Da waren es eine Gruppe Franzosen, dermaßen laut quaken, das war fürchterlich. Liebe Ursula, es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Das war sehr interessant, das gehört zu haben, dass es solche Initiativen auch von krebskranken Menschen gibt, auf den Jakobsweg zu gehen. Ja. Von Herzen, alles Gute. Ich grüße alle meine Jakobsschwestern und die Vaterschule mit den beiden Diplomanten und dem Dr. Baumann. Das werde ich Ihnen erzählen. Sehr gut. Wir haben nächste Woche ein Treffen in der Sporthochschule wieder. Wunderbar, Grüße sind rübergekommen. Alles ausgewertet nochmal. Ja, gute Besserung und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. Ja, tschüss, Ursula. Und ich hasse übrigens Weihnachtsmärkte. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die Leute alle hinlaufen. Das ist grauenhaft, finde ich. Außerdem kann man den ganzen Tand, den es da zu kaufen gibt, das ganze Jahr über in irgendwelchen Supermärkten oder Kaufhäusern kaufen. Furchtbar. Und der Glühwein ist so der letzte. Das letzte Gesöff. Verdünnt und mit Aromastoffe versehen und so etwas. Naja. Hier ist ein Mann. Und der Mann heißt Barisch. Wenn es denn ein Mann ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Mann. Domian. Ich hör's. Ein schöner Name. Woher kommt der Name? Der kommt aus der Türkei. Barisch. Ja. 37 Jahre alt. Hallo Barisch. Hallo. Um was geht's, Barisch? Und zwar jetzt um Folgendes. Es geht um meine Ehefrau bzw. um unsere Beziehung. Letzte Woche Mittwoch. Es ist zu einem kleinen Streit gekommen, das dann halt eskaliert ist. Ich wollte, der Streit an für sich ging eigentlich darum, dass ich den Fahrzeugschlüssel von ihr haben wollte. Ja. Den wollte sie mir nicht rausrücken. Und ich habe 10-12 Mal mittlerweile in der Zwischenzeit gefragt gehabt, ob sie mir bitte den Fahrzeugschlüssel geben kann, damit ich dann halt Fußball schauen gehen kann. Damit du Fußball schauen gehen kannst. Ja, ja. Du wolltest irgendwo hinfahren ins Stadion, oder? Genau, in ein Café. Ach so. Da wollte ich dann halt ein Champions League-Spiel anschauen. Also wie gesagt, nach 10-12 Mal Fragen. Gab sie dir den Schlüssel nicht? Warum nicht? Nein. Keine Ahnung. Die konnte mir auch konkret nicht sagen. Sie meinte nur, sie hat gestern für 30 Euro Benzin getankt gehabt. Ich habe gesagt, ich tanke den Wagen. Also das ging eigentlich darum, dass sie mir den nicht rausdrücken wollte, weil die Wie ist es dann eskaliert? Mir sind einfach einige, die noch übrig geblieben, Sicherungen durchgebrannt und ich habe die dann halt vom Sofa gepackt und habe die dann halt gewürgt, bisschen, also nicht gewürgt am Hals, sondern am Bauch mit dem Armen. Und die hat dann halt daraufhin meinen Finger gebissen und dann halt den Unterarm, also richtig fest gebissen. Das sind auch gravierende Flecken jetzt an den besagten Stellen zu sehen. Und durch diesen Schmerz und durch diese Kurzreaktion habe ich die dann halt auf den Boden geschmissen, auf den Parkettboden. Und Sekunden später war auch der Parkettboden voll mit einer Blutlache. Und unser Junior, der jetzt am 11. 4 Jahre alt wird, der war dann halt auch dabei und hat halt die Blutlache halt gesehen und hat dann halt dementsprechend... Wie schlimm. Wie schwer hast du deine Frau verletzt? Ja, ich habe die Freundin angerufen und dort habe ich erfahren, dass die heute operiert worden ist, weil sie die Nase ist gebrochen. Also sie ist dann ins Krankenhaus gekommen? Ja, mein Onkel hat die dann halt abgeholt, weil sie meinen Onkel angerufen hat. Also sie konnte dann schon noch wieder aufstehen und jemanden anrufen? Ja. Du hast dann von ihr abgelassen, als du das Blut gesehen hast? Genau, weil ich war selber schockiert und konstant, als ich das gesehen habe. So, nur ist sie im Krankenhaus? Ja, sie liegt in Köln irgendwo im Krankenhaus. Die Freundin wollte nicht sagen, wo sie liegt. Ja. Ihr habt ein Kind? Ja, wir haben ein Kind, ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 9 Jahre. 9 Jahre. Ist das schon öfter zu Gewalt gekommen? Nein. Noch nie? Nein. Das erste Mal war das? Ja, das erste Mal, dass dann halt diese Aktion so ausgeartet ist. Es gab hin und wieder mal verbale Attacken, aber damit hat sich die Sache auch dann... Ja, aber du hattest sie vorher noch nie geschlagen? Nein. Also so, jetzt ist natürlich eine kleine, große Katastrophe passiert. Ja. Aber hallo. Jetzt liegt deine Frau im Krankenhaus, der kleine Junge hat das gesehen, was natürlich äußerst schlimm ist. Mhm. Die Mutter liegt blutend auf dem Boden, weil der Papa sie da hingeschmissen hat. Ja, er hat dann auch angefangen zu weinen und ist auf mich dann halt zugelaufen und hat dann halt gesagt, ich hasse dich. Ja. So, und wo ist der Kleine jetzt? Ja, ich vermute bei meinem Onkel in Köln. Ach so. Mhm. So, und was hast du vor, wie willst du dich jetzt weiter verhalten? Ich weiß es nicht, also zwischenzeitlich war mein Vater auch vor der Haustür, ich hatte mich vor innen verbarrikadiert, die Tür dann halt zugemacht, sodass dann keiner auch mit dem Schlüssel rein konnte. Mein Bruder war da, etliche Leute haben angerufen von der Familie, ich habe einfach weder den Telefonhörer abgenommen noch die Tür aufgemacht. Ja, aber so geht's ja nicht auf Dauer, ne? Nein. Das heißt, du musst dich jetzt auch zu der Tat... Du musst jetzt auch zu der Tat stehen. Ja, es tut mir aufrichtig leid. Das Einzige, was ich will, das hat sich der Freund auch gesagt. Ich will mit meiner Frau auf jeden Fall sprechen. Ja, aber will deine Frau mit dir auch sprechen? Ich weiß es nicht. Wie war das denn? Sie hat angerufen bei dem... Hat sie den Onkel angerufen oder direkt den Krankenwagen? Nein, mein Onkel. Dein Onkel, also ihren Onkel. Und mein Onkel. Dein Onkel, ja. Und da verging ja dann ein bisschen Zeit, wo du dann noch alleine mit deiner Frau in der Wohnung warst. Wie habt ihr denn da miteinander geredet? Ich war im Schlafzimmer. Ach so. Ich habe mich dann im Schlafzimmer, ich habe mich im Schlafzimmer begeben und sie war im Wohnzimmer. Weißt du, Barisch, ich glaube ja, wenn es zu so einem Exzess kommt, und das ist ja schon sehr schlimm, was da passiert ist, da hat sich unglaublich viel, glaube ich, angestaut, was in eurer Beziehung nicht in Ordnung ist. Was du ewig runtergeschluckt hast, was sie ewig runtergeschluckt hat. Mhm. Und das hat sich dadurch jetzt Luft gemacht. Ja, also... Das darf sich natürlich da nicht so Luft machen. Das ist jetzt die große Frage, ob diese Beziehung, diese Ehe überhaupt noch mal eine Chance hat, ob deine Frau das will. Ja. Und wenn sie es würde wollen, dann geht das, glaube ich, nur, wenn ihr beiden zu einer Eheberatung geht. Mhm. Das könnt ihr beide nicht einrenken. Nein, also... Auch wenn du dich jetzt noch so reuig zeigst und dir das leid tut, wer garantiert, dass du nicht wieder ausrastest? Ja, eigentlich diese ganzen Austereien hatten damit zu tun, dass ich vor 1,5 Jahren meinen Job verloren habe. Und ich habe gar nicht verstanden. Du hast vor 1,5 Jahren deinen Job verloren? Ja, richtig. Weil? Ja, weil das Unternehmen sich aus dem deutschen Markt zurückzog. Ach so, ich dachte auch wegen einer... Gewalttätigkeit. Nein. Du bist sonst in deinem sonstigen Leben auch Männern gegenüber auch nicht so aggressiv? Nein, obwohl ich in einer Branche gearbeitet habe, also in einer Sicherheitsbranche, dort als Führungskraft über 250 Mitarbeiter auch geleitet, geführt habe. Okay, gerade die sollen ja nicht aggressiv sein, sondern erstmal deeskalierend. Richtig, und ich habe auch viel in der Zeit auch in der Ausbildung gelernt, was man darf, was man nicht machen darf, was man unternehmen sollte. So, jetzt geht es um deine Frau. Was kann man jetzt machen? Du sagst, dass es dir aufrichtig leid tut. Ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen. Du sagst, dass es dir aufrichtig leid tut. 1000%. Okay, du möchtest wieder in die Familie zurück. Du möchtest deine Frau wieder haben. Ja, 10.000%. 10.000%. Liebst du deine Frau? Über alles. Also wenn ich könnte, würde ich mal nehmen. So. Sofort ohne Mucken dafür hergehen. Jetzt darfst du sie nicht im Krankenhaus besuchen, finde ich, um sie nicht zu verängstigen, nach dem, was du angerichtet hast. Ja. Aber du könntest ihr diese Stellung oder die Meinung, die du hast, zukommen lassen. Mhm. In Form beispielsweise eines Briefes. Das ist am unaufdringlichsten. Schreib ihr das auf, was du mir gerade gesagt hast. Ja. Und schicke jemanden ins Krankenhaus, dass sie das liest. Sie muss die Initiative ergreifen. Du kannst sie auf keinen Fall in irgendeiner Form jetzt bedrängen. Nein, deswegen. Und dann ist die Frage, ob sie dir nochmal eine Chance gibt. Ja, das liegt leider nicht mehr in meiner Hand. Das liegt nicht in deiner Hand. Aber du musst jetzt zumindest ein Signal geben, dass es dir wirklich so leid tut, wie du es mir gerade beschrieben hast. Hm. Es kann ja sein, dass sie das gar nicht weiß oder gar nicht, ich weiß gar nicht, was sie jetzt zurzeit über dich denkt. Wissen wir beide nicht. Nein, weiß ich auch nicht. Ich möchte meine Frau und meinen Sohn zurückhaben, den habe ich jetzt auch die Tage ja nicht gesehen. Ja. Die Mutter liegt im Krankenhaus, der Vater ist nicht da. Gibt es denn jemanden, den du mit einem Brief dorthin schicken könntest? Ja, wenn ich wüsste, in welchem Krankenhaus die liegt, dann wieder mehr Heimat, weil ich weiß es nicht. Das muss ich. Gibt es niemanden aus ihrer Familie, den du ansprechen könntest? Also in der Situation eher weniger. Okay, wenn es keine Möglichkeit gibt, ihr das zukommen zu lassen, dann kannst du erstmal gar nichts machen. Kannst du nichts machen. Was willst du tun? Die Frau liegt im Krankenhaus, die ist geschockt, die hat Angst um ihre Gesundheit und da musst du warten, bis irgendetwas von ihr kommt. Ja. Da hast du aber Scheiße gebaut. Aber hallo. Das darf nie passieren, auch wenn man noch so aufgeregt ist und angespannt. Ich wollte nur, dass sie aufhört zu beißen, weil er hat mir ein Stück vom Finger abgerissen, ein Stück Fleisch und das waren so immense Schmerzen. Ja, okay, aber du hast ja angefangen. Ja. Ich hab's angefangen. Aber ich sag's nochmal, ich bin sicher, dass in eurer Ehe auch eine ganze Menge schiefgelaufen ist in den letzten Jahren, glaube ich. Ja, das letzte Jahr definitiv. Ja. Die letzten 8, 9 Monate. Mhm. So, wenn es denn irgendwie irgendwann oder so doch dazu kommen sollte mit Eheberatung und so, da würde ich dir gerne jetzt noch eine Adresse von meiner Psychologin geben lassen. Gerne, ich bin für jede Adresse, weil ich möchte jetzt nicht wieder in der Situation irgendeinen falschen Schritt begehen. Genau, du kannst auch erstmal alleine als einzelner Partner zu einer solchen Beratung gehen. Wäre vielleicht in deinem Fall gar nicht schlecht, um das noch weiter zu beraten, wie du dich jetzt sehr, sehr ordentlich und richtig verhältst. Okay. Okay, Barisch. Du legst auf und wirst von Simone, meiner Psychologin, zurückgerufen. Alles klar, von mir. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema: Ihr Lieben, alle beneiden mich. Morgen möchte ich mit beneidenswerten Menschen sprechen, die zumindest so von außen beneidet werden, weil sie vielleicht sehr reich sind, weil sie toll aussehen, weil sie eine ihre Karriere hingelegt haben, weil sie einen tollen Partner haben, einen tollen Job haben und so weiter. Mit diesen Leuten möchte ich morgen reden und möchte mit diesen neuen Leuten reden. Ist es alles so Gold, was glänzt? Ist es wirklich so toll bei euch? Oder ist es irgendwie auch nicht so toll? Oder vielleicht ist es toll und ihr erzählt uns, dass das in der Tat ein klasse Leben ist, was ihr so führt. Also alle beneiden mich. Wer das von sich sagt, aus welchen Gründen auch immer, der möge bitte morgen anrufen. Mit dem würde ich gerne reden. 0800 220 5050. Ab 0 Uhr bitte morgen anrufen oder mailen domian@wdr.de. Jetzt habe ich hier die Maria. Und die Maria ist 61. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Maria, um was geht's bei dir? Ja, also bei mir war es auch so, vor etwa 10 Jahren hat man mich beneidet, ne, um meinen Partner, den ich gefunden habe. Aha. Nach jahrzehntelanger Ehe, die ja gescheitert ist. Und ich bin trotzdem sehr unglücklich. Ne? Heute sieht es ganz anders aus. Du bist aber immer noch mit diesem Partner zusammen. Ja, er ist auch ein ganz lieber Mensch, muss ich sagen. Seid ihr verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet. Und warum ist das heute problematisch? Weil er so viel trinkt. Weil er trinkt? Ja. Wie lange trinkt er denn schon? Seit wann? Seit ich ihn kenne. So lange? Ja, mir ist es nur nicht aufgefallen am Anfang. Wie viel trinkt er denn so pro Tag? Naja, das wären, wenn wir lang zusammen sind, dann zähle ich so 10 Flaschen. Bier? Ne? Bier? Bier, ja, Bier. Nur Bier, ausschließlich. Hm. Wie alt ist er? 61. Ist er noch berufstätig? Ja. Ja. Und das schafft er so zwischen... Ja, ich habe den Eindruck inzwischen, ich habe mich mit der Problematik mal beschäftigt. Ich lese viel drüber und so. Und jetzt denke ich mir, vielleicht ist es auch bei ihm so, dass er nur arbeiten kann und voll einsatzfähig ist und wenn, auf Hochtouren kommt, wenn er betrunken ist. Was macht er denn vom Beruf? Ja, der sitzt im Büro. Im Büro? Ja, mhm. Ja. Wohnt guten Beruf, verdient gut, ja, und geht jeden Tag auf die Arbeit pünktlich. Ne? Aber ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Wie oft besucht ihr euch oder seht ihr euch? Einmal unter der Woche und am Wochenende. Wie kommt das, wenn ihr seit 10 Jahren zusammen seid, dass ihr nicht zusammengezogen seid? Ja, das ist, ich hätte gern heiraten wollen am Anfang, er wollte auch, aber dann kam er wieder drüber weg und dachte, er wartet, bis er in Rente ist. Ne? Ach so. Ja. Kann aber lange dauern. Kann er lange warten. Hat sie einen Frack gehabt? Ja, ja. So, jetzt trinkt er viel. Ja. Hast du ihm das, sprecht er darüber, hast du ihm das gesagt, dass du ja, ich habe ihm das früher schon mal gesagt, vor Jahren. Ja. Und da gab's, da habe ich gemerkt, da ist er so sauer geworden, deswegen. Hat gesagt, er ist kein Alkoholiker und jetzt möchte ich darüber nicht sprechen. Dann sind wir ins Bett gegangen an dem Abend. Und ich habe gedacht, ich krieg so eine Beklemmung. Ne? Das war nachts um 12 und da habe ich auf die Uhr geschaut und dachte, ich kann nicht mehr schlafen. Er schnarcht zufrieden neben mir. Ich bin dann aufgestanden, habe mich angezogen, habe fluchtartig seine Wohnung verlassen und bin heim zu mir und da konnte ich dann schlafen. Wann war das? Wie lange liegt diese? Das ist schon etliche Jahre her. Ach so. Jahre schon. So, und in der letzten Zeit habt ihr auch darüber noch gesprochen, über seinen Alkoholkonsum? Hin und wieder mal, aber er wirkt immer ab, das Gespräch. Er wirkt immer ab, er ist immer aggressiv. Nein, das ist er gar nicht. Nee. Er ist ein ganz zahmer Mensch, ne? Er sagt es im ganz ruhigen Ton. Aber er wiegelt ab. Ja. Ach, das siehst du falsch, Schatz, sagt er dann, ne? Und wenn du sagst, pass mal auf, wenn das so einfach ist, dann verzichte doch einfach mal eine Woche ganz auf Alkohol. Was würde er dann sagen? Ja, mein Bierchen brauche ich schon. Das habe ich schon oft gehört. So. Hast du den Eindruck, dass es schlimmer geworden ist, dass er mehr trinkt? Ja, am Anfang war es nicht ganz so viel. Und es könnte sein, dass es auch noch mehr als 10 Flaschen sind, wenn du da nicht so bei bist. Dabei bin. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, weil wir ja täglich miteinander telefonieren, auch abends, bevor wir ins Bett gehen. Wer von uns zuerst ins Bett geht, der ruft den anderen an und sagt ihm gute Nacht. Ne? Ja. Und dann habe ich den Eindruck, dass er dann mehr getrunken hat, als wenn er bei mir ist. Ja. Und an den Wochenenden, wie ist es da? Mehr Sorgen, ne? Und an den Wochenenden, wie ist es da? Naja, da wären es auch so 10 Bier. Ja. 10 Flaschen, ne? Mhm. Das belastet dich schon sehr. Ja, ich... Das heißt, das macht dir die ganze Beziehung kaputt. Schlafen. Ich bin krank geworden, ich bin depressiv, ich komme früh nicht mehr aus dem Bett. Ja. Hat er sich so im Wesen auch etwas verändert in der letzten Zeit? Nein, eigentlich nicht, muss ich sagen. Er ist aufmerksam und ist ein friedfertiger Mensch, sonst wäre ich nicht mehr mit ihm zusammen, weil ich hatte vorher eine fürchterliche Ehe. Ja, aber allein die Tatsache, dass er immer und immer wieder trinkt, ist für dich schon eine große Belastung. Es ist eine große Belastung, ich habe keine Freunde, mit denen ich darüber reden kann und er würde auch nicht wollen, dass ich mit jemand anders darüber reden kann. Und meine Kinder, die lasse ich auch außen vor. Ich tue alles immer so um das Thema herumleiten. Ne? Und das heißt, du frisst für dich alles rein? Für dich so? Ja, aber ich habe gemerkt, ich bin krank geworden darüber. Das glaube ich. Das Zusammensein mit einem Alkoholiker ist auch die Hölle. Ja, ich möchte so gern, dass er trocken wird, weil der hatte schon 2 Infarkte und rauchen tut er ja auch so stark. Ach, er raucht auch noch. Ja. Er raucht und er hatte 2 Herzinfarkte. Ja, hat er schon. Und säuft. Das heißt, der Mann müsste aber sowas von schnell in eine Entziehungskur, in eine Klinik. Ja, und er sagt halt dann, ja, er ist unabkömmlich beruflich. Ne? Mhm. Was natürlich alles Quatsch ist. Ja, eigentlich schon, natürlich. Weil wenn er gestorben ist, dann muss er auch weitergehen. Ja. Maria, altes Lied, altes Leid von Angehörigen von Alkoholikern. Ja. die Angehörigen werden immer mit reingezogen und ja. leiden auch immer oder werden sogar mit krank. So ja. wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast. Ja. Letztendlich kann man von außen keinen Alkoholiker dazu zwingen, in eine Klinik zu gehen. Das muss der von sich selbst aus entscheiden. Ja klar, das will er aber nicht. Etwas braucht er, sagt er, ne? Mhm. Ich habe zu ihm gesagt letztendlich noch, das Rauchen macht dich, das bringt dich eher in die Grube und das Trinken auch. Gibt ne? es denn einen, habt ihr zum Beispiel, oder habt ihr zusammen oder hat er einen Hausarzt, den du auch kennst? Ja, er war schon mal bei meinem Hausarzt und der ist sehr nett und alles und mit dem könnte er gut reden, aber er weigert sich. Ne? Ich glaube, da ist die Scham sehr groß bei mhm. ihm. Und wenn ne? du er mit ist immer als der perfekte Mensch da. Okay, ne? Aber er, dein Freund, respektiert diesen Hausarzt. Den respektiert er. Du kennst den auch. Ich auch. Das ja. ist mein Laufender seit 10 Jahren schon. Okay, vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, ihn von der Seite mal zu packen, deinen Freund, dass du mit dem Arzt redest und hm. ihm wirklich das ganze Ausmaß, das finde ich, dass, das ist auch kein Loyalitätsbruch oder mhm. so, das kannst du machen. Du machst es aus Sorge und du willst ihm nutzen, dass du dem Hausarzt das einfach mal alles erzählst. Ja, ich weiß nicht, ob er dann mit mir hingeht, ne? Nee, das musst du, der muss ja nicht mit dir hingehen. Dass du erstmal alleine mit dem Arzt sprichst, ja. damit der das weiß. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass dein Freund öfter mal zu dem Arzt geht, wenn er schon Herzprobleme hat. Ja, ich hoffe das auch. So, dass dann, wenn er das nächste Mal bei dem Arzt sitzt, dass der ihn vielleicht mal so richtig in die Zange nehmen kann. Mhm. Und ihm so ins Gewissen redet, was du vielleicht gar nicht kannst. Ja, ich möchte halt gern so gern einen Tipp haben, wie ich ihm argumentativ beikommen kann. Gibt's nicht. Das ist das Schlimme bei Alkoholikern, gibt's nicht. Du kannst ihn immer wieder auf ansprechen, du kannst das Thema immer wieder auf den Tisch legen. Das wird wahrscheinlich dann zu Spannungen auch führen zwischen euch. Mhm. Aber letztendlich muss er den Schritt machen. Ich habe gesagt, dass ich ihn nicht ärgern will damit, wenn ich von dem Thema immer wieder anfange, habe ich gesagt, sondern ich will ja, dass du gesund wirst. Ja. Dass das mhm. dir gut geht und mhm. auch in meinem eigenen Interesse, dass ich dich länger als Partner habe, weil mhm. ich möchte auf meine alten Tage nicht auch plötzlich allein da stehen und dann viel zu früh und selbst verschuldet. Ne? Was meinst du, wie oft das schon passiert ist in schlimmen Fällen, wo ein sehr enger Angehöriger eines Alkoholikers den Angehörigen fallen lassen muss? Ja, allmächtiger Gott, ja. Ja, weil es keinen anderen Weg mehr gibt, in der Hoffnung, dass dadurch der Angehörige aufwacht. Ja, das sind ja keine schönen Aussichten. Bei uns gibt es eine Stelle, glaube ich, die Alkoholiker berät. Ja, die ich werde dir da auch noch von meiner Psychologin noch ein paar Adressen geben. Ja. Die kannst du ihm natürlich schon mal hinlegen. Mhm. Aber das muss er selbst entscheiden. Man kann ihn dazu nicht zwingen. Die Geschichte mit dem Hausarzt würde ich mir überlegen. Versuch es ganz einfach, es kann nicht schaden. Mhm. Und vielleicht fällt der Arzt auch aus allen Wolken, wenn der erfährt, dass er trotz seiner schweren Erkrankung so viel trinkt. Ja, ja. Und er war seitdem nicht mehr zur Nachuntersuchung, die ganzen Jahre nicht mit seinem Herzen. Er hat einen Stent gekriegt. Also dann würde ich dem Burschen mal ein bisschen Feuer unterm Arsch machen. Mann, das ist sein Leben, das ist euer Leben. Gehen, bitte? Er lässt sich gehen vielleicht, ne, ein Stück weit. Ja, aber der frag ihn so, willst du sterben? Willst du bald sterben? Oh Gott, ja. Ja, das ist, darauf läuft es hinaus. Ja, scheint mir, manchmal habe ich den Eindruck, ja. Der Mann ist krank, der ist schwer krank. Mhm. Der ist 61 Jahre alt, der trinkt und der raucht auch noch wie ein Schlot, wie du es gerade mir beschrieben hast. Da ist sein frühzeitiger Tod vorprogrammiert. Mhm. Der ist so hochintelligent, der Mann, ne? Ja, ja. Das sind... Der Wahnsinn. Das rettet... Das ist gar nicht zu verstehen, wenn man das jemand Fremdes sagt. Mhm. Glaubt das vielleicht zunächst gar nicht, ne? Doch, das glaube ich ja schon. Da gibt es tausende und abertausende Beispiele. Wir ja. rufen dich jetzt nochmal ja. an, Maria, wegen der Beratungsstelle. Mhm. Und du kannst vielleicht auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Ja, gut. Ja? Liebe ja. Maria, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Sehr gerne, auf Wiederhören. Ja, Wiederhören. Und weiter geht es mit, frage ich meine Regie, wie es weitergeht. Meine Regie schweigt. Machen wir einfach nicht weiter. Wir haben ja Zeit. Ja, liebe Regie, hört mich niemand? Ich höre niemanden. Vielleicht sind die alle schon gegangen da draußen. Tja. Das ist jetzt sehr lustig. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Tanja ist hier. Tanja ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Julian. Ich dachte schon, ich wäre ganz alleine hier. Niemand gibt mir Antwort. Ja, ich war am Rufen. Du hast mich nicht gehört. Ich habe dich gehört, Tanja. Okay. Tanja, schön, dass du da bist. Um was geht es? Ja, ich habe da so ein Problem. Und zwar, ich war vor einigen Wochen in einer Reha gewesen und habe dort jemanden kennengelernt. Hm. Was war das für eine Reha? Warum warst du in der Reha? Weil ich viele Probleme hatte, so psychosomatisch gesehen, und war in einer psychosomatischen Reha gewesen. Okay. Und, wie gesagt. Und da hast du jemanden kennengelernt? Ja, so diesen obligatorischen Kurgeschatten, den man so schön sagt. Genau, das ist ein altmodischer Begriff, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so verwendet, aber... Ja, aber der ist immer noch da. Ne? Der Kurgeschatten, ja, genau. Der ist da, ja. Ne? So, und auf jeden Fall, wir hatten eine sehr schöne Zeit dort gehabt, mit allem, was dazugehörte, und so. Der gute Mann ist um einiges älter wie ich, das heißt um 12 Jahre älter wie ich. Ja. Verheiratet, seit fast 30 Jahren. Und bist du solo? Nee, ich bin verheiratet. Du bist auch verheiratet? Ja. Seit längerer Zeit schon, und wir sind knapp 10 Jahre zusammen, und ja, jetzt so, habe ich ein Problem. Jetzt hast du ein Problem. Ich habe mich verliebt. Du hast dich verliebt? Ja. Wie trefft ihr euch? Wie oft? Überhaupt nicht großartig. Wir haben uns vor einigen Tagen gesehen, und er war nicht alleine, er war mit seiner Frau dabei. Ach so. Meine bessere Hälfte ist gerade zurzeit selber weg. Ja. Also erstmal zur Klärung so. Wie ist denn eigentlich deine und eure Ehe? Also ich sag mal im Großen und Ganzen soweit okay eigentlich, aber. Aber auch nicht mehr so der Bringer. Nee, man ist halt längere Zeit schon zusammen halt, ne? Und irgendwie. Und die Ehe von dem Kurschatten? Nach so langer Zeit, fast 30 Jahre, ne? Ohne Worte. Ist halt so. Jetzt hast du ihn getroffen und da war seine Frau dabei. Ja, sicher. Und ich habe gemerkt irgendwie, boah, das war so schön gewesen. Ich habe die Blicke gesehen von ihm und das tat so gut. Und wie kam das denn, dass die Frau dabei war? Ja, das war halt so abgesprochen. Ich war halt die gute Kurbekannte, ne? So. Ach so, also die wittert, da wittert auch niemand was? Nö, nö. Und dein Mann auch nicht? Nö. Das ist komplett geheim? Mhm, richtig. Ist denn in der Kur was gelaufen? Habt ihr miteinander geschlafen? Mhm. Ja, klar. Ja, klar. Hätte ja sein können, dass man da nur ein bisschen vorsichtiger ist. Wohnt ihr weit auseinander jetzt? Mhm. Circa 80 Kilometer. Geht ja noch. Mhm. So, ja. Was sagt er? Was denkt er sich, wie es weitergehen soll? Weg. Am besten weg. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Weg aus diesem Land. Weg. Einfach weg. Was heißt weg? Allein oder? Ja, nee, zusammen. Zusammen. Zusammen. Weg, abhauen und alles hinter sich lassen und sagen, weg, weg, raus hier. Sagt er. Ja, nee, ich sag das genauso. Ne? Du sagst das genauso. Ja. Mhm. Mann, ja. Das ist natürlich jetzt eine sehr schwerwiegende Situation. Da sind zwei Leute, die verheiratet sind, langjährig verheiratet. Ja. Und da hat man sich in der Kur kennengelernt. Wie lange kennt ihr euch jetzt schon? So ungefähr? 2,5 Monate. Ist ja noch nicht lange, ne? Nö, nicht so lange. Nicht aber so lange. Du hast dich verliebt? Mhm. Und er hat sich auch verliebt? Ja, richtig toll. Das geht also über eine Sexaffäre hinaus? Ah, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, mhm. Ja, und was ja, dann, was nun, Schwarz-Zeus, ne? Ist halt so eine Sache jetzt. Was macht man jetzt, ne? Ja, da stellt sich natürlich dann die ernsthafte Frage, verändere ich wirklich gravierend mein Leben? Ja, man hat, vor einiger Zeit hat man sich halt Eigentum angeschafft und... Klar, sicher. Das ist immer das kommt auch dazu. Habt ihr Kinder? Nein. Nee. Wir haben uns einen Hund angeschafft. Das ist natürlich immer problematisch, wenn man sich dann trennt. Die Frage ist jetzt, wie ernsthaft ist die Geschichte mit dem Kurschalten? Geht das über eine Schwärmerei hinaus? Meinst du oder glaubst du und er auch, dass das ein Fundament hat, wenn dem so sein sollte? Er gibt mir das, was mein Mann mir nicht gibt. Ne? So. Und das ist das Moment, was vielleicht auch noch reizt. So. Und wie viele auch, also einige Freunde, wo ich Vertrauen zu habe, die sagen halt, ey, pass auf, ne? Und ne, verrenne ich da nicht in eine Sache und sei vorsichtig. Aber trotz alledem habe ich immer noch, wo ich sage, Letztendlich, Tanja, wenn es eine ernsthafte Sache ist, wird kein Weg daran vorbeiführen, wenn du nicht deinen Mann permanent betrügen willst. Ja, aber das, den Mut zu haben. Ja. Das ist jetzt sehr schwer so. Diese Kraft, woher? Ja, die nimmst du daraus, aus dem neuen Glück. Aus dem neuen Glück kannst du die neue Kraft schöpfen, das zu tun. Also letztendlich finde ich, wenn so etwas so eingeschlagen hat und das ist jetzt wirklich eine neue Liebe und die und die anderen Beziehungen sind letztendlich sowieso überfällig, dann muss man auch den neuen Schritt wagen, trotz aller Komplikationen, die damit verbunden sind. Es ist ja auch mal nochmal eine neue Chance für dich und für euer Leben, für dein Leben. Ja? Klar. So. Du musst handeln, wenn ihr euch wirklich liebt, dann kommt auch zusammen und klärt euer Leben. Auf jeden Fall. Alles Gute. Ich danke dir auch so. Danke. Tschüss. In der Technik. Axel Düllmann. Und morgen heißt unser Thema: Alle beneiden mich. Wer von euch sagt das? Ein Radio, Fernsehen und ein Festival.